Abschnitt 18 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil: Der Prozess. Das Gericht. Das Gerichtsgebäude in Hannover, um 1880 im schlechten Geschmack einer falschen Renaissance gebaut, hat einen altmodischen, etwa 150 Personen fassenden Saal. Er ist überdeckt mit einem Glasdach, das die Gesichter in mattes Geisterlicht taucht. Am Nordende sitzt das Publikum, an jedem Tage 80 Personen, zumeist Angehörige der Gerichtsherren oder Neugierige, die ihre Zutrittskarten mühsam nach stundenlangem Stehen erbeten oder sich teuer gekauft haben. Vor der Schranke, die das Publikum abscheidet, stehen einige Bänke für die Zeugen und bevorzugte Sitze für Vertreter der Behörden, den Oberpräsidenten Noske, den Regierungspräsidenten von Velsen, den Polizeipräsidenten von Beckerath, den Vertreter des Justizministeriums Dr. Weiß, einige Vertreter der Jugendfürsorge, der Ärzteschaft, der Polizei. Am Südende des Saales, auf erhöhter Empore, thront das Gericht. In der Mitte des langen Tisches der Präsident, Landgerichtsdirektor Dr. Bökelmann. Am rechten Ende des langen Tisches der Oberstaatsanwalt Dr. Wilde. Daneben der zweite Staatsanwalt Robert Wagenschiefer. Dann zwei beisitzende Richter, Landgerichtsräte Harten und Kleineberg. Am linken Ende sitzt der Ersatzstaatsanwalt Jasching und der Protokollführer Hosfeld. Eingerahmt von diesen Justizpersonen sitzen hinter dem grünen Tische sechs Geschworene und zwei Ergänzungsgeschworene. Die Geschworenen sind Landwirt Wesche aus Hüppede, Zimmermann Harse aus Bodenwerder, Schneider Untorf aus Pyrmont, Schmied Heise aus Engelbostel, Postassistent Ahrens aus Holzhausen, Korbmacher Ackmann aus Kreiensen. Links an der Fensterseite des Saales ist die Anklagebank. Neben und zwischen den beiden Angeklagten sitzen zwei Sicherheitspolizisten und ein Kriminalassistent. Vor der Anklagebank haben ihren Platz die zwei Offizialverteidiger, Justizrat Benfey für Hamann, Rechtsanwalt Lotze für Grans. Neben ihnen fünf Sachverständige, zwei Gerichtschemiker namens Lochte und Feise aus Göttingen sowie als psychologische Gutachter Geheimrat Schulze aus Göttingen, Gerichtsmedizinalrat und Polizeiarzt Schackwitz und der Gefängnisarzt Gerichtsmedizinalrat Brandt. Gegenüber an der Türseite des Saales sitzen 21 Herren von der Presse, 9 als Vertreter der in Hannover erscheinenden Lokalblätter, 5 als Vertreter von Telegrafenbüros, ferner 3 Berichterstatter von außerhannoverschen Zeitungen, ein amerikanischer und ein französischer Berichterstatter, dazu 4 Zeichner. Es ist ein Provinzgericht, darin weder hervorragende Strafrechtler noch tiefblickende Seelenforscher noch auch bedeutende Schriftsteller vertreten sind. Der Gerichtshof hat die Aufgabe, einen für ganz Europa beunruhigenden Kriminalfall ohne öffentliches Ärgernis gemäß § 263 der Reichsstrafprozessordnung unter Vermeidung der Bloßstellung von Ämtern und Behörden innerhalb 12 bis 14 Verhandlungstagen rasch zu erledigen. Für diese Aufgabe erscheint der Vorsitzende als der rechte Mann. Kurz angebunden, geradlinig, grobdrähtig, eng und bestimmt. Man könnte ihn mit Fritz Reuter etwa so charakterisieren. »Hei war so ein lüttensmucken Korten, er war bostigen Stämling. Wat Bölken dood as en Feldweivel und forscht die Justiz exerziert, er war von der Liese sinieren und dat sich inwendig bekieken, da davon deit hei nichts verstorn, so'n pricken Kiel. Besinnlicher, durchgeistigter, auch besser im Bilde, erschien der Oberstaatsanwalt, ein müder Aristokratentyp. Vielleicht von menschlicher Feinheit, aber so frei von der schönen Fähigkeit des fanatischen Rechtsethos, dass man aufstöhnen möchte mit Zarathustra. Oh, ich wollte doch, ihr hättet einen Wahnsinn, womit ihr geimpft wäret, und ich wollte, euer Wahnsinn hieße die Wahrheit oder die Gerechtigkeit. Minder bedeutsam der zweite Staatsanwalt, ein couleurbrüderlicher, sympathischer, ehrenfester Mann, der schlechtes Juristendeutsch redet. Die Beisitzenden würdig ernst, aber ohne die Möglichkeit, während der ganzen Verhandlung auch nur ein Sterbenswörtchen zu entäußern. Vollends nur Tapetenfiguren, die Geschworenen. Unglücklich in ihren Stühlen dahindämmernd und vollkommen unfähig, auch nur einen einzigen Fall klar zu durchdringen oder bewusst vor der Fantasie aufzubauen. Immerhin war dieser Gerichtshof bedeutend zu nennen im Vergleich zu der völlig unfähigen Verteidigung, mit welcher die beiden Angeklagten eigentlich vorweg bestraft wurden. Da sie nämlich kein Geld hatten, um sich ernsthafte Verteidiger kommen zu lassen, so musste von Amts wegen jedem ein Offizialverteidiger bestellt werden. Zwar hatte ein bedeutender Berliner Kriminalist sich zur kostenlosen Verteidigung des Wehrwolfs erboten, aber es war dem Hamann, der eine beständige Angst vor Kommunisten hat, eingeredet, sein Berliner Anwalt stünde mit den Kommunisten in Verbindung. Die Reichstagsabgeordneten Katz und Gohr behaupteten, dass Hamann auch als politischer Spitzel gegen ihre Partei in den Revolutionstagen verwendet worden sei. Sollte das wahr sein, so wäre seine ewige Angst vor Kommunisten psychologisch erklärlicher. Er hatte im letzten Augenblick darum gebeten, man möge ihm statt des Berliner Kommunisten doch einen beliebigen Offizialverteidiger stellen. Nachdem zwei jüngere Anwälte die schwere, heikle Aufgabe abgelehnt hatten, war die Wahl auf einen Rechtsanwalt und Notar gefallen, der in zahllosen kleinen provinziellen Mickerprozessen alt und grau geworden, nicht die mindeste Möglichkeit besaß, eine der schwierigsten Aufgaben des Strafrechts, das dankbare Sprungbrett für ein starkes kriminalistisches Talent, auch nur zu sehen, geschweige denn sachlich auszuwerten. Eine Verteidigung Hamanns war eben nur möglich, wenn sein Anwalt entweder mit durchdringender Menschenkenntnis die Notwendigkeit und Unentrinnbarkeit eines zwangssüchtigen Triebirrsinns klarmachte oder wenn er die Schuld auf Umwelt, Zeit, Verrottung der Zustände abwälzend zum flammenden Ankläger von Polizei und Sittlichkeit der Stadt Hannover, ja zum Richter einer ganzen Kultur wurde. Beides war bei diesem Anwalt unmöglich, Ethos wie Psychologie. Da der zu Anfang vorgesehene Berliner Strafrechtler als Gegengewicht gegen die Gerichtsexpertise auch für die Verteidigung einen Psychologen hinzuziehen wollte und mich selber zum Begutachter gewünscht hatte, so regte ich auch bei Hamanns Offizialverteidiger die Möglichkeit an, psychoanalytische, charakterologische, phänomenologische Aufklärungen zu versuchen. Und um nicht selber bemüht zu scheinen, schlug ich, während ich es vorzog, als Vertreter einiger führender Zeitungen der Verhandlung beizuwohnen, die folgenden Männer vor: Ludwig Klages als bedeutendsten Sohn der Stadt, Alfred Döblin, Sigmund Freud, Alfred Adler, Hans von Hattingberg. Worauf die allessagende schriftliche Antwort kam: Ich wüsste nicht, was man Psychologisches fragen sollte. War somit für seelenkundliche Durchdringung des Falles keinerlei Hoffnung gegeben, so hätte vielleicht doch ein starkes sachliches Ethos manches klären können. Aber Hamanns Anwalt, alter Verbindungsstudent, Vertrauensmann der Nationalliberalen und Anwärter auf einen Bürgervorstehersitz, nutzte kleinstädtisch die Gelegenheit, um gleichsam als der dritte Staatsanwalt seinen Klienten anzuklagen, vor den lokalen Behörden sich nützlich zu erweisen, ja, in kirchturmpolitischen Tiraden das wilhelminische und bismarckische Zeitalter auszuspielen gegen die Republik, die solche Unholde wie den Hamann gebar. Vor solcher geschmacklosen Kleinstadtoptik schützte den Verteidiger des Grans, einen Enkel des Philosophen Lotze, eine gewisse juristische Nüchternheit. Doch fehlte auch ihm jede forensische Begabung, jedes psychologische Interesse und jede logische Schärfe. Ein lieber Mensch am Stammtisch war er in diesem mächtigsten Kriminalfall unserer Tage hilflos und zugleich doch anmaßlich. Trostloser noch als dieser Mangel an Größe und Weitsichtigkeit auf Seiten der Juristen war das fast vollständige Fehlen selbstständiger und starker Köpfe unter den Hörern und Berichterstattern. Man war mit der Zulassung von Schriftstellern sehr vorsichtig gewesen, denn man wünschte, vieles zu verhüllen. Vor allem wurde von der ersten Stunde an aufs Kräftigste betont, dass das Hereinziehen von Verfehlungen der Polizei und der Behörde gemäß § 263 verboten sei. Daher wurde jedem Zeugen und auch den Eltern der Getöteten sofort das Wort entzogen, sobald sie auf dieses Thema zu sprechen kamen. Man fürchtete eben den öffentlichen Skandal und wünschte keine Störung durch die Menschenmassen, die durch ein Polizeiaufgebot vom Gerichtsgebäude abgehalten, ohnehin durch die mit dem Prozess zusammenfallenden Reichstagswahlkämpfe aufgeregt, draußen in den Straßen lungerten. So hatte man denn eigentlich nur die unverfänglichen Zeilenschreiber der kleinen Lokalpresse oder die Telefonreporter der großen Agenturen im Saal. Von unabhängigen Schriftstellern war nur zweien der Zutritt gelungen, weil man einem Wunsche des Justizministeriums sich fügen musste: dem Sexualforscher Magnus Hirschfeld und dem Kriminalforscher Hans Hyan. Unter den Gutachtern ragte der Göttinger Professor der Psychiatrie Schulze hervor, ein väterlich wohlwollendes, unendlich gütiges Gesicht. Ein Mann, der mit Bienenfleiß jedes Wort des Hamann in einem riesigen Aktenberge aufbewahrt hatte, welcher Aktenberg dann schließlich folgendes Mäuslein gebar: Erstens, der Angeklagte ist abnorm und minderwertig. Zweitens, der § 51, welcher Unzurechnungsfähigkeit bei Begehung der Tat voraussetzt, trifft hier nicht zu. Hier zeigte sich einmal klar die ganze Hilflosigkeit unserer auf Bewusstseinstatsachen ausgehenden Medizinerpsychologie angesichts des vorbewusst flutenden Elements atavistischer Triebuntergründe. Denn abnorm nennt diese Art Psychologie den Goethe so gut wie den Hamann, den Strindberg so gut wie den Frauenmörder Grossmann. Minderwertig aber ist der Mensch vom Standpunkt des Affen ebenso wohl wie der Affe vom Standpunkt des Menschen. Bezüglich des § 51 aber, welcher vorsintflutliche Begriffe über Willensfreiheit, Verantwortlichkeit, Zurechnungsfähigkeit voraussetzt, hätte im Falle Hamann jeder ehrliche Psychologe eben erklären müssen, uns zu fragen, ob § 51 anwendbar sei oder nicht, hat genauso viel Sinn, als wenn man uns fragt, soll Wasser nach Metern oder nach Quadratruten gemessen werden? Hier ist uns eine Norm vorgeschrieben, die auf diesen Fall nicht anwendbar ist. Eine Ahnung davon mochte den zweiten Sachverständigen Alex Schackwitz anwandeln, einen jungenhaft frischen, anstelligen, aufnahmefähigen, offenen und prächtigen Menschen. Smart Matter of Fact Man, Forscher Wirklichkeitsmann. Aber eben darum ohne jede Ehrfurcht, nein, ohne jene Ahnung für jenes Stückchen Träumer- oder Dichtertum, ohne welches man die Wahrheit hinter aller Wirklichkeit doch niemals zu erfühlen mag. denn Wirklichkeitstatsachen als solche sind gar nichts. Der Psychologe muss den Menschen besser kennen, als dieser sich selber zu kennen vermöchte. Vollends, der dritte Sachverständige, war nichts als Seelenergründer nach dem Herzen von Hoffmann, wie ermittelt der Kriminalpsychologe Blutflecken? War nun aber weder die Psychologie noch auch das Ethos der eigentliche Sinn dieses Kriminalverfahrens, so konnte man fragen, wozu überhaupt der ganze weitläufige Aufwand? Er kostete dem Staate mehrere hunderttausend Mark. Der Ausgang Todesstrafe war ohnehin sicher. Ob ein Mörder 20-mal oder 10-mal zum Tode verurteilt wird, kann gleichgültig sein. Man musste sich von vornherein eingestehen, dass eine gleichsam das Weltgewissen befriedigende Auflösung des ungeheuren Falles nicht möglich war. Nur zweierlei konnte versöhnen, das Sittlichste oder das Natürlichste. Selbstmord als Selbstrichtertum eines Sühnewilligen, der an menschlicher Gemeinschaft Ungeheuerliches frevelte, oder schnelle Lynchjustiz von Seiten des beleidigten Lebens. Hoffnungslos. Auch der Weiseste muss ein Fehlurteil fällen im Gerichtssaal, das heißt eingesperrt in einen Ring aus Gefriersitzfleisch. Draußen im Leben kann man sich richtig oder falsch entscheiden, einmal so, einmal so. Aber das ganze Jus besteht doch eben darin, die ganze Frage so zu formulieren, dass es gar keine richtige Entscheidung geben kann. Wie ich handeln würde, den 30 Müttern der zerfleischten Knaben die Möglichkeit geben, durch die Schranken zu brechen und den Hamann zu zerfleischen. Das wäre lebendige Gerechtigkeit. Von Flammen verzehrt, in den Flammen vergehen, die man nicht zu beherrschen vermocht. Denn das Leben schlägt zurück, wenn man hineinschlägt, ganz gleich, ob man dabei zurechnungsfähig war oder etwa sich selber gebessert hat. Und das ist schön und das ist wahr. Und darum nichts für Wehleidige. Aber der ekelhafte Mumpitz des Todes, Urteils, in der feigen Anonymität der beleidigten Gesellschaft, ist ein trostloser Unfug. Mit diesen Worten ermutigte mich in den schweren Tagen des Prozesses einer der besten Seelenforscher unserer Tage. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Klaus Missfeld.